Willkommen bei Agora, dem Podcast-Format von Agora Hamburg. Wir laden regelmäßig zu spontanen Diskussionen an öffentlichen Orten in Hamburg ein. Leute bringen eigene Themen mit und die Ergebnisse könnt ihr dann hier hören. Das Ganze gibt's auch auf YouTube mit Video, Link ist in der Beschreibung. Viel Spaß! Herzlich willkommen bei Agora Hamburg. Öffentliche Diskussion zum Thema, was man selber wählt. Ja. Ich bin Nathan, du kannst deinen Vornamen nennen, wenn du möchtest, musst du aber nicht. Ich bin Coco. Alles klar, ja, herzlich willkommen, Coco. Worüber diskutieren wir? Was sprechen wir heute? Ich habe Lust, über Tierrechte zu reden und Veganismus. Warum sagst du auch shit? War schon ein, zwei Mal Thema natürlich, das beschäftigt viele Leute. Ja, hau raus. Was beschäftigt dich an dem Thema, was ist deine Perspektive oder was willst du von mir hören? Mich würde es erstmal interessieren, wie du dazu stehst, wie du dich ernährst, wie du deinen Lifestyle gestaltest. Ja, genau. Ich bin zwischen den Fronten, ich bin Vegetarier. Vegetarier, okay. Ja, da kann ich schon gleich zu sagen, Vegetarier sagen immer, wenn ein Vegetarier und ein Veganer nebeneinander stehen, ja, da werden sie gefragt, seid ihr Freunde? Der Vegetarier sagt ja, der Veganer sagt nein. Ja, genau. Das ist der Klassiker. Ja. Das ist richtig. Das stimmt tatsächlich auch. Weil, also was ich an Vegetariern, ja, ich würde es mal sagen, positiv formuliert, interessant finde, ist, dass sie sich halt schon mit der Thematik beschäftigen, tatsächlich dann so weit gehen, dass sie sich selber auch in einigen Teilen ihres Lifestyles einschränken, aber trotzdem nicht so weit gehen, dass sie Tiere trotzdem nicht weiter unterdrücken wollen. Sie sagen dann, ja, Fleisch und so, darauf kann ich verzichten, aber auch der Käse, der ist einfach so lecker, ja, dafür will ich nochmal richtig einer Mutter ihr Kind wegnehmen und sie richtig in der Anbilderhaltung quälen lassen und leiden lassen, bis sie dann frühzeitig ermordet wird in einem sehr brutalen Prozess. Jo, ja, also um das mal so kurz anzureißen. Also vielleicht erstmal der Vollständigkeit halber, also ich bin tatsächlich vegetarisch aufgewachsen, das heißt... Oh, das ist cool. War für mich so, das heißt, ich habe im Prinzip einfach nichts gemacht. So, ja. Ich habe das beibehalten, was ich jetzt gemacht habe. Inhaltlich sehe ich was persönlich einen Unterschied. Ich würde zustimmen, dass häufig Vegetarismus einfach nur so etwas wie eine Zwischenstufe ist. Also was auch meiner Meinung nach nicht zwangsläufig illegitim ist. Und ich verstehe teilweise den Hate, da nicht den Leute abbekommen, die in dem Zustand sind. Also einfach nur, weil es entgegen des Interesses der Veganismusbewegung zu sein scheint, da mit Hate zu reagieren an der Stelle. Aber whatever, das ist mir alles egal, weil das ist nicht meine Position. Ich würde für mich in Anspruch nehmen, dass ich da quasi Vegetarismus als Position vertrete. Das heißt, für mich ist das nicht irgendwas mangelndes Commitment oder irgendwas, sondern ich glaube tatsächlich, dass das die Position ist, die ich sozusagen für mich zumindest als die richtige behandelt wird. Okay, und woran machst du das fest, dass das die richtige Entscheidung ist, so zu leben? Ja, letztendlich an, ja, ich meine, woran macht man fest, was gute Lebensführung ist? Das ist eine recht große Frage. Du kannst zum Beispiel sagen, dass es dir ethisch genug ist. Genau, also... Wenn ich ein absolutes Problem hätte, weil es in meiner Sicht überhaupt nicht ethisch ist, um das direkt vorwegzunehmen, weil das häufig in dem Bereich zu Verwirrung führen kann. Das Problem ist, Diskussionen mit mir darüber können sich leicht irgendwo hin versteigen, weil ich bin tatsächlich ethischer Skeptiker. Ich glaube nicht, dass es so etwas wie Moral gibt. Das heißt, das fällt schon mal weg. Okay, ganz schwierig. Genau. Also da müssen wir in die Grundsatzdiskussion gehen, wenn du von da aufbauen möchtest. Aber meine Gründe für die Ernährungsweise oder mein Kriterium, was ich für mich aufspannen würde und das Kriterium, was ich sozusagen für Menschen aufspannen würde, wäre... emotionaler Kontakt zu den Entscheidungen. Lass mich das ausführen. Ja. Der Anspruch, den ich sozusagen, den man, ein guter Anspruch in die eigene Lebensführung meiner Meinung nach ist, emotionalen Kontakt zu haben zu dem, was man tut. Das bedeutet für mich, man kann natürlich nicht immer vollständig über alle Konsequenzen und Vorbedingungen des eigenen Handels im Bilde sein. Das funktioniert nicht, aber man sollte den Anspruch haben, dass man diesen Kontakt nicht scheuen muss. Das heißt, ich tue Dinge, weil ich mich mit den Konsequenzen und den Vorbedingungen meines Handelns wohlfühle. Wenn ich mit denen konfrontiert werden würde, würde ich sozusagen das als okay empfinden. Und du hast das getan im Hinblick auf, dass du geguckt hast, wie grausam die Milchindustrie ist. Da können wir natürlich direkt reingehen. Und so. Das hast du dir angeguckt Nee, also. Achso, nee, nicht angeguckt. Ich bin tierindustriekritisch. Das ist ja aber nicht das Gleiche, wie sich vegan zu ernähren. Also, man kann einerseits der Ansicht sein, Tierindustrie ist unangemessen, grausam. Ja. Und man kann andererseits der Meinung sein, es gibt Formen von Tierhaltung, die vertretbar und im Rahmen sind. Also, was genau ist jetzt deine Position? Das, was ich gerade gesagt habe. Also, oder, ich meine, es gibt potenziell, bist du der Meinung, dass es logisch möglich, Tiere so zu halten, dass sie meinem Anspruch an meine Lebensführung gerecht werden. Es ist offensichtlich, dass das nicht generell der Fall ist, dass die Industrie das nicht erfüllt und dass viele Formen der Tierhaltung das nicht erfüllen. Aber es ist eben nicht der Fall, dass keine Tierhaltung das erfüllt. Okay, aber mich würde es mal interessieren, wenn wir deine ideale Haltungsform durchgehen, ob wir da auf irgendwas stoßen, das vielleicht nicht etwas wäre, mit dem du einverstanden wärst. Deswegen erzähl doch mal, was wäre deine ideale Haltungsform, die du dir so vorstellst? Was meinst du mit ideal? Ideal woran gemessen? Weil das, das ist nicht die Art, wie ich drüber... Also, du meinst eine Art der Haltung, die mein Anspruch erfüllt? Weil ideal ist ja nochmal was ganz anderes. Ne? Ideal ist ja die bestmögliche Haltung. Ja, okay. Die für dich ideal ist. Oder was dein Anspruch ist. Ah, okay. Was ist mein Anspruch? Ausreichend viel Platz, Rücksichtnahme bei wie viel dürfen Tiere draußen sein, in welchem Umfang wird ihnen die Möglichkeit gegeben, ein Sozialleben aufrechtzuerhalten. Also du bist für eine Haltungsform, wo die Tiere Freilauf haben? Ja. Okay. Aber halt, was? Ja, aber das würde ich nicht für mich in Anspruch nehmen, beurteilen zu können. Das müssen Experten beurteilen. Wie viel Freiraum? Ja, aber das müssen Experten beurteilen, was angemessen handelt. Also ich weiß nicht genug über. Nee, ich würde mich sozusagen einem Expertenkonsens in der Hinsicht anfügen müssen, weil ich weiß nicht genug über Hühner. Es ist recht offensichtlich, dass viele Haltungsbedingungen das unterschreiten, sozusagen für mich, von was man sieht. Also, ne, wenn eine Kuh an Kuh liegt oder Henne jeweils einen Schuhkarton hat oder so, ist offensichtlich nicht angenehm für das Tier, wo da sozusagen die Grenze ist. Und was das Problem ist ja auch, es ist ja, deswegen habe ich gefragt wegen Ideal. Es ist ja sozusagen immer, man geht immer in gewissem Sinne einen Kompromiss ein und sagt an irgendeiner Stelle, das hier ist sozusagen ein Kompromiss, den ich passabel finde, sozusagen. Das ist ja immer die Situation. Das heißt, es gibt da auch wahrscheinlich keine scharfe Grenze, sondern wenn eine Kuh so viel Platz hat und noch 10 Quadratmeter mehr kriegt, dann ist das wahrscheinlich besser. Aber das ist bei jeder gegebenen Größe der Fall. Sozusagen. Das heißt, es würde auch nicht für mich das Problem, eine scharfe Grenze selber setzen zu können. Wie gesagt, ich würde da Experten befragen wollen. Ich würde sagen, okay, was ist wirklich harte Grenze? Was ist Verbesserung der Lebensqualität sozusagen? Ja. Wo sind dann die Grenzen? Und dann sonst, was ist das Tier? Du hast ja gesagt, es reicht dir, wenn die Tiere genug Freiraum zum sich bewegen. Nee, ich habe ein paar Kriterien aufgezählt. Das war also das Einzige, was bei mir jetzt angekommen ist. Kannst du die anderen nochmal nennen? Ja, klar. Genügend Rücksichtnahme darauf, dass die Tiere beispielsweise in gewissem Umfang soziale Interaktion haben, dass sie auf ihre Gesundheit Rücksicht genommen wird, dass... Haben wir davon? Bleiben wir doch mal dabei. Okay, also ich kann ja schon mal sagen, dass wenn du Eier im Supermarkt kaufst, dann wird da sehr wahrscheinlich mit fast absoluter Wahrscheinlichkeit nicht auf deren Gesundheit wirklich Acht genommen, weil wir nicht mehr diese ursprünglichen Hühnerarten in der Industrie haben, die hochgezüchteten Legehennen, die quasi da tatsächlich mehr als das Zehnfache an Eiern legen, wie sie ursprünglich in ihrer ursprünglichen Art früher gelegt haben. Ja, damit einhergehen dann eine absolute Belastung für den Körper, denn der Körper kann dem Ganzen nicht wirklich standhalten. Die Tiere haben dann Entzündungen und teilweise auch Knochenbrüche, können nicht mehr stehen und das findest du auch in Biobetrieben. Und da würde ich schon mal sagen, kannst du nicht wirklich Eier kaufen, wenn du diese Vorstellungen oder Ansprüche an diese Haltungsform hast. Da Da musst du schon irgendwie... Ich habe so gut wie nie Eier. Ungezüchtete Hühner selber haben und so. Ja, wie gesagt. Tust du das? Nee, aber ich habe so gut wie nie Eier. Aber du kaufst... du konsumierst keine Eier. Richtig. Okay, dann wäre das vielleicht, ein schlechtes Beispiel jetzt. Ich würde halt so noch, um das Thema abzuschließen, ich würde auch nochmal sagen, dass halt männliche Hühner, also Hähne, die legen keine Eier. Das heißt, die werden direkt umgebracht. Ja. Nach kurzer Zeit. Ja, und ähnlich ist es auch in der, beispielsweise Milchindustrie oder so, natürlich eine Milchkuh ist begrenzt lange sozusagen wirtschaftlich ja, das ist auch valide auch nochmal, und die kommen dann. Ich wollte nochmal sagen, um das nochmal ein bisschen auszukosten, du sagst wirklich einem Tier, du bist falsch geboren und jetzt wirst du umgebracht. Und das ist ein Tier, was fühlt, was Hoffnung hat, was soziale Bindungen formen will, aber es wird einfach frühzeitig umgebracht, nur damit. Ja, ich verstehe deine Punkte, aber du redest gerade nicht mit mir. Also ich weil gesagt, du keine Eier konsumierst. Genau. Also okay, grundsätzlich an die Leute da draußen, die Eier konsumieren. Also ja. Ja, und die Schlachtung ist natürlich auch nicht ethisch. Und da sind wir, können wir gleich zu den Kühen. Ja. Selbst wenn eine Kuh oder ein Huhn oder ein Schwein ein tolles Leben geführt hat, ihr würdet auch, man würde keinem Hund, dem man ein schönes Leben hatte, weil er einmal vielleicht eine Person gebissen hat oder so, dann würde man... Okay, schlechtes Beispiel, aber weil Kühe, die beißen ja niemanden, die sind friedliche Tiere. Mhm. Selbst wenn eine Kuh ein friedliches Leben geführt hat, man sollte das Tier dann nicht das Recht nehmen, ihr Leben zu Ende zu führen und dann ihr Leben frühzeitig beenden. Das ist ja nicht human. Es ist nicht human, jemanden umzubringen. Ja. Es gibt keine humane Schlachtung, weil das Wort human bedeutet ja, dass man Mitgefühl hat, Menschlichkeit. Ja. Und du würdest, wenn du menschlich handelst, nicht ein Lebewesen, einfach frühzeitig das Leben nehmen. Ja, verstehe ich alles? Also folgendes. Selbst wenn die Schlachtung human wäre, aber, oder selbst wenn die Schlachtung, jetzt habe ich mich selbst, die Schlachtung ist nicht human. Ja, selbst wenn die Schlachtung... Selbst wer darauf geachtet würde, dass es eine saubere Tötung ist und so weiter. Wenn sie qualfrei wäre, aber sie ist ja nicht qualfrei. Ja, okay. Genau, also erstmal, das stimmt und das ist tatsächlich einer der stärksten Punkte für mich, dass sozusagen notgedrungen auch an Milchindustrie und so etwas Schlachtung sozusagen mit dranhängt. Was für mich da also etwas komplex ist, wo die Verantwortung anfängt und was man sozusagen unterstützt, wenn man bestimmte Handlungen ausführt oder nicht. Also ich würde zum Beispiel... Ich würde mich immer für hohe Standards, hohe Kriterien dafür, ab wann überhaupt eine Schlachtung stattfinden darf oder ob sie überhaupt stattfinden darf, aussprechen. Also du kaufst Biomilch. Ja, okay. Das sowieso. Aber selbst da wird ja geschlachtet. Ne? Also deswegen, das ist für mich ein problematischer Aspekt, so, wo ich noch nicht ganz sicher bin, wie ich das letztendlich ausbadere, weil eben komplexe Fragen für mich dahin sind, wenn ich Milch kaufe, unterstütze ich damit Schlachtung, würde die Schlachtindustrie existieren, wenn nur Milch verkauft werden würde. Also wie sind da Zusammenhänge und wie weit geht da meine Verantwortung? Ich kann sagen, persönlich, ich erkenne an... Du hast ja selber gesagt, die Kühe werden geschlachtet, sobald sie nicht mehr wirtschaftlich sind, sobald sie nicht mehr die Milch produzieren können, die eine... Ja, aber wenn das jetzt eine gesetzliche Regel... Wenn die geschlachtet und wenn man jetzt das Fleisch nicht essen würde, vielleicht würde man die Tiere trotzdem schlachten, einfach weil sie nicht wirtschaftlich sind. Das könnte sein. Und wenn es entsprechende gesetzliche Regelungen geben würde, die sagen würden... Keine Ahnung, wir müssen irgendwie Milchkühen eine Rente zur Verfügung stellen oder sowas und dadurch wird Milch halt deutlich teurer. Wäre ich dafür, ich würde mitgehen. Milch wird auch subventioniert. Im Moment geht es ja in die andere Richtung. Ja. Also Milch wäre ja überhaupt nicht wirtschaftlich, wenn ich jetzt arbeite, ich bin noch Vollzeitstudent, aber wenn jetzt Veganer sogar Steuern zahlen, die bezahlen dafür, dass Milch und die Ausbildung von Tieren subventioniert wird, ist ja auch. Ja, aber lass uns da nicht drauf eingehen, weil das ist immer so. Wenn du Steuern zahlst, finanzierst du alles, was der Staat macht. Und wenn du irgendwas, was der Staat macht, nicht einverstanden bist, ist das immer ein Problem. Aber nochmal zurück zu diesem Schlachtungsding, was ich noch dazu sagen wollte. Ich würde, ich weiß nicht, ob ich in dem Sinne, ob ich sagen würde, man darf niemals ein Tier töten, ob ich damit gehen würde. Also ob das, ich habe am Anfang gesagt, ich glaube nicht, dass Moral existiert. Aber wir sind dann sehr nah an einer Grundsatzdiskussion. Ich kann das ganz kurz skizzieren und du kannst gucken, ob du da einsteigen möchtest oder nicht. Ja. Weil grundsätzlich ist, ich denke eigentlich darüber nicht nach, wie soll ich das sagen? Ich halte so etwas wie den natürlichen Zustand für auch, ich sag mal, einen sehr roughen Ort. So, also ja, ich glaub, ein Ort, wo man vielleicht sich nicht aufhalten möchte. Genau, ne? Und wo halt auch möglich. Den man lieber verändern sollte nach einem moralischen Kompass. Meinetwegen, aber ich halte zum Beispiel, also wenn du zum Beispiel, wenn wir darüber reden, was wir gerne zustande bringen möchten mit unendlichen Ressourcen oder mit einem Fingerschnipsen oder irgendwas, dann gehe ich da komplett mit. Wenn wir darüber reden, worauf ein Anspruch besteht und was sozusagen in einem praktischen Kontext okay und nicht okay ist, gehe ich da nicht zwangsläufig. Also, was ich damit meine ist, wenn du mir sagst, ich könnte mit den Fingerschnipsen und ich schaffe alles Tierleid ab und jeder kriegt alles, was er möchte trotzdem und bla bla bla, dann würde ich mit dem Finger schnipsen. Ich habe ja keinen Spaß daran. Ja. Wenn du mir sagst, es ist vollkommen, ein Tier hat ein Recht auf ein Leben in, also ein, selbst bei einem komplett leidfreien Leben würde ich, glaube ich, das schon in Frage stellen, aber auf jeden Fall auf ein Leben ohne Probleme, ohne Luxus für Tierstandards, mein Ding, was auch immer das heißt, da können wir drüber reden, dann würde ich sagen, dieser Anspruch besteht nicht. Weil was ich als Bottomline sehe, ist so etwas wie ein natürlicher Zustand. Der natürliche Zustand ist in vielerlei Hinsicht wesentlich unangenehmer als was auch immer. Also nicht Tierindustrie, Okay. Möchte ich ganz klar sagen. Das ist nochmal brutaler, meinst du? Ja, offensichtlich. Also das ist nochmal was ganz anderes. Aber worüber ich rede, sind ja potenziell für mich passable Arten der Tierhaltung. Ne? Also die dann eben nicht so aussehen würden wie Tierindustrie, sondern Freilandhaltung. Ne? Die wären nicht leidfrei, höchstwahrscheinlich. Die wären auch nicht sozusagen komplett ohne Einschränkungen oder so etwas. Das würde ja auch wirtschaftlich sozusagen dann keinen Sinn mehr geben. Also dann würde man es gar nicht mehr machen, alternativ. Ja. Das heißt, wenn wir darüber reden, worauf Anspruch besteht, würde ich sagen, Anspruch besteht auf so etwas nicht. Wenn wir darüber reden, in welche Richtung wollen wir uns bewegen oder sollten wir darauf hinarbeiten, die gesetzlichen Standards zu erhöhen, auch in Kaufnahme von höheren Preisen oder sowas, würde ich fast also so gut wie immer mitgehen. Aber wenn man sozusagen gesagt wird, das verletzt beispielsweise einen bestimmten moralischen Anspruch, habe ich ja schon gesagt, einen bestimmten Anspruch, den diese Tiere haben, würde ich sehr häufig nicht mitgehen. Also da würde ich sogar dann nicht mitgehen bei Tierindustrie, aber da habe ich einfach andere, also da würde ich ja sagen, das ist einfach. Also das nochmal sagen, du würdest nicht mitgehen, wenn, tut mir leid. Ich habe ja ganz am Anfang gesagt, ich glaube nicht, dass sowas wie Moral existiert. Das heißt, auf einer ganz grundsätzlichen Ebene glaube ich nicht, dass selbst Tiere in der Tierindustrie irgendwelche Ansprüche haben, besser behandelt zu werden, das würde ich auch für Menschen unterschreiben. Das klingt alles sehr radikal. Ich verspreche, man kann das ausführen. Das ist schon sehr radikal. Ja, aber was ich sozusagen, ich binde halt sozusagen Verhandlungskodex oder was angemessene Handlungen sind und so über etwas anderes als Moral, nämlich in dem Fall beispielsweise emotionalen Kontakt, also Anspruch, worauf? Also, was lässt sich halt sozusagen? Eine Kuh in der Anbindehaltung hat keinen Anspruch auf ein besseres Leben, weil sie in der Natur auch keine Ansprüche machen kann. Ganz grob, wenn man sozusagen ins Detail geht, ist die Position etwa, also das ist nicht der direkte Zusammenhang, sondern ich würde halt sagen, es gibt so etwas moral nicht. Das heißt, könnte man das gleiche nicht auch, das hast du ja selber gemacht. Meine Frage wäre, kann man das nicht auch auf andere Tiere, wie Hunde oder, ja, gehen wir mal mit dem Beispiel Hund, kann man ja das auch beziehen. Ein Hund in der Natur oder ein Wolf, die haben ja, können ja auch keine Ansprüche machen an irgendwas. Ja. Dann können wir sie ja auch essen. Ja, also, ja, im Prinzip schon. Also das Gleiche ließe sich auch auf Menschen anwenden. Oder so, auf, ne? Menschen, ja. Ja, dann kann man sagen, dann ist jetzt, sagen wir mal, Vergewaltigung voll okay, weil in der Natur können die Menschen auch keine Ansprüche machen. Da werden sie auch mal vergewaltigt. Ja, also, dann sind wir jetzt in der Grundsatzdiskussion, soweit ich das verstehe. Das ist natürlich so nicht die Position. Also die meisten Leute, die moralische Skeptiker sind, sagen nicht einfach, alles ist okay und everything goes, sondern du hast dann eben alternative Arten und Weisen zu beurteilen, was meinetwegen, worauf du jetzt abhängst, ist, wir dürfen das und das tun. Das, da würde ich nicht mitgeben, weil eben, was eine Gesellschaft tut oder ein Staat oder ein Rechtsrahmen, ist genau das. Wir einigen uns auf bestimmte Verhaltensweisen im Umgang miteinander, wo wir sagen, okay, das hier wollen wir nicht, dass das legal ist, weil es insgesamt... Mord. Was? Im Mord. Zum Beispiel, wie Vergewaltigung, wie sonst was. Man kann es ja, wieso ist es okay oder ist es wichtig, dass Menschen nicht gemordet werden, aber Tiere schon? Weil, also ganz, also wenn du sozusagen aus der Sicht eines omnipräsenten Gottes auf die Welt schaust oder so etwas, der vielleicht alles erschaffen hat, und, keine Ahnung, vielleicht Kuhgestalt hat und nicht Menschengestalt oder sonst was, dann würde ich der Argumentation so zustimmen. Also objektiv würde ich nicht für menschliches Leben in Anspruch nehmen, dass es einen höheren Stellenwert hat. Wir sind aber Menschen, unsere Gesellschaft ist von Menschen strukturiert und wir, also es gibt mehrere Gründe. Erstens, Menschen sind natürlich in einer anderen Art und Weise Teil des gesellschaftlichen Lebens, des Raumes, in dem Gesetze eingeführt werden, in dem Teilnehmern an dem öffentlichen Leben Raum zugestanden wird, Rechte zugestanden werden, also Rechte im Sinne von nicht moralisch, sondern eben legal. Ne? Das heißt, das ist einfach ein anderer Zusammenhang. Das heißt, wir schaffen Rechte für Teilnehmer der Gesellschaft. Und Tiere sind nicht in der gleichen Art und Weise Teilnehmer der Gesellschaft. Aber Tiere sind die Gesellschaft in der Gesellschaft der Tiere. Und in der Gesellschaft der Tiere steht vielleicht das Leben einer Kuh über das Leben eines Menschen. Also warum sind wir die Personen, die entscheiden dürfen? Ja, aber aus unserer Perspektive sind Menschen mehr wert und wir dürfen jetzt Tiere töten, weil ihr keine Menschen seid und nicht die gleichen Rechte, wie wir haben. Ja, warum dürfen wir das? Jeder darf das. Also Tiere treffen diese Entscheidung. Letztendlich, der Grund ist ja letztendlich eigentlich, dass wir die Macht haben. Wir haben die Macht dazu, Tiere auszubeuten, deswegen machen wir das. Würde ich erstmal zustimmen, ja? Ja. Und die Frage ist dann, ob das eine Welt ist, in der wir leben wollen, wo wir sagen, wir beuten ein anderes Lebewesen aus, einfach weil wir die Möglichkeit dazu haben. Aber weil wir die Stärkeren sind. Ja. Und so nichts Schönes. Ja, würde ich auch sagen. Und du trägst dazu bei, wenn du vegetarisch lebst. In einem gewissen Umfang, aber eben in einem Maße, was ich für akzeptabel halte. Also du meinst einfach, dass Vegetarismus so eine Mitte ist, so eine goldene Mitte auf der Ethik-Skala, wo ich nicht allzu schlimm bin zu Tieren, vielleicht ein bisschen schlimm, aber nicht zu schlimm? Nee, noch nicht. Weil ich würde noch nicht mal, also das Kriterium, was ich am Anfang formuliert habe mit emotionalen Kontakt zu den eigenen Handlungen, das ist für mich das Kriterium und das fällt bei unterschiedlichen Menschen unterschiedlich aus. Also zum Beispiel, keine Ahnung, Leute, die es gewohnt sind, Naturvölker oder sowas, die gehen jagen, die töten Tiere, die werden in dieser Form Tiere zu töten, damit kein emotionales Problem haben, höchstwahrscheinlich. Das heißt, für die ist nach meinem Kriterium Fleischkonsum vollkommen legitim. So. Ja, und für jemand, der einen Supermarkt hat, der keine Schwierigkeiten hat, sich vegan zu ernähren, was in der heutigen Zeit einfach so einfach ist, es ist auch super einfach, das günstig zu machen. Ja, die günstigste Ernährungsform ist Vegetarismus. Das ist halt nicht ethisch, deswegen kann man noch einen Schritt weiter gehen und Veganismus kostet nicht viel mehr Geld. So eine Packung Linsen ist unglaublich günstig, Kartoffeln, Kalorien, Linsen geben dir Proteine, Tofu, wenn man sich mal was gönnen will, kostet auch nicht so viel. Ja. Also was sozusagen mein Kriterium angeht, ne? Das Kriterium wäre für mich nicht, wie viel teurer oder billiger ist es, sondern was ist mit dem emotionalen Kontakt. Sprich, wenn du mir jemanden zeigst, der kauft, irgendein Stadtkind, ja, was klischeehaft denkt, Hühner haben 6 Beine, weil Chicken Wings in 6er-Packs verkauft werden oder irgendwas. Ja. Wenn so jemand, der so aufgewachsen ist, regelmäßig Fleisch im Supermarkt kauft, wäre das Kriterium, wie würde die Person reagieren, wenn sie mit den Vorbedingungen und Konsequenzen ihrer Handlung konfrontiert wäre? Würde sie das okay finden oder nicht? Wenn sie das nicht okay finden, auch sagen wir nach meinem Kriterium emotionaler Ebene, dann ist das für diese Person eine unangemessene Ernährungsform. Wenn diese Person das okay finden würde, keine Ahnung, ist irgendwie emotional extrem grob schlechtig, was weiß ich, keine Ahnung, dann wäre das für diese Person eine angemessene Ernährungsform. Das heißt, mein Kriterium, ich sage nicht, Vegetarismus ist die korrekte Position, sondern ich habe ein bestimmtes Kriterium. In meinem Fall ist Vegetarismus das, wo ich mit diesem Kriterium lande. Okay, aber dann lass uns mal ein Gedankenexperiment machen. Ja, gerne. Du kennst sicherlich dieses Gedankenexperiment, das ist ziemlich bekannt. Das wird häufig geht es da um Wirtschaftsformen und so ähnliches. Aber wir können ja auch über Ernährung mal reden. Mhm. Das ist das Experiment, ich weiß nicht mehr, wie das heißt, irgendwie The Wheel of Unknowingness oder so. Ja, Rawls. Genau. Also, dass wir, bevor wir in unsere Körper geboren werden, überlegen, wie wir die Gesellschaft gestalten wollen und dann in einen zufälligen Körper geboren werden. Irgendwo auf der Welt. Ja. Und jetzt sagen wir mal, wir werden nicht unbedingt als irgendein Mensch geboren, sondern als irgendein Mensch oder ein Tier oder ein anderes Tier, ein nichtmenschliches Tier, irgendein Tier auf der Welt. Und dann muss man überlegen, wie viele Tiere wir auf der Welt haben. Wir ermorden jedes Jahr 80 Milliarden Tiere. Ich weiß nicht, ob das auch Fische dazu zählen. Das ist auch nochmal eine ganze Menge. wirklich unglaublich viele Tiere und ob wir ein Leben leben wollen, in der wir als Kuh vergewaltigt werden, wenn wir eine Frau sind, dann darauf immer wieder vergewaltigt werden, weil wir jedes Mal ein Kind gebären müssen, damit wir Milch geben können, dann schmerzhaft überangestrengt werden an den Eutern, was ja auch zur Entzündung führt, wo einfach so viel Milch rausgepumpt wird, wie es geht. Das Kind wurde getrennt von der Mutter und wird, wenn es ein männliches Kalb ist, dann wird es auch frühzeitig geschlachtet. Die weiblichen trifft das gleiche Schicksal und dann eben häufig auch in Anbindehaltung. Sehr viele Kühe leben in Anbindehaltung. Ich weiß nicht, wie viele Kühe tatsächlich auf den Weiden stehen im Vergleich zu wie viele auf den Anbindehaltung stehen. Würde ich jetzt auch nicht lassen. Ich kann mir gut vorstellen, dass mehr in Anbindehaltung stehen. Höchstwahrscheinlich einfach nur, weil du dadurch ja auch auf dichteren Raum halten kannst. Das heißt, es wird höchstwahrscheinlich mehr in Anbindehaltung geben. Ja. Ja, allein von und dann frühzeitig geschlachtet werden in einem absolut horrenden Prozess, wo auch viele der Betäubungen nicht mehr funktionieren. Man kann sich mal Videos angucken, wie das aussieht. Oder bei Schweinen, es gibt jetzt kürzlich auch eine Veröffentlichung, wie es aussieht, wenn die Schweine 30 Sekunden lang brauchen, bis sie in diesen CO2-Kammern, wo sie in diesem CO2-Gas langsam röcheln, leiden, langsam ihr Bewusstsein verlieren. Ja. Das ist schon brutal. Und jetzt meine Frage an dich, wie soll die Ernährung oder der Umgang mit Tieren gestaltet werden, wenn die Wahrscheinlichkeit nicht gering ist, dass du in eins dieser Tiere hineingeboren wirst? Wie würdest du dich dann ernähren? Also erstens ist die Wahrscheinlichkeit wahrscheinlich gering, weil es wesentlich mehr Insekten gibt als alles andere auf der Welt, wenn du schon mit dem Stall des Lichtwissens anfängst. Ja, aber wir können auch überlegen, dass wir immer wieder geboren werden. Irgendwann landest du da, meinst du? Irgendwann landest du dann und so lange lebt ein Insekt auch nicht. Und Das stimmt. Aber dann landest du wahrscheinlich noch ein Insekt. Aber ich möchte nämlich auf diese Art und Weise ausweichen. Also ja. Was ich sagen möchte ist, oder was ich sagen würde in dem Fall ist, also erstens, was bei diesem Schleier des Nichtwissens das Kriterium ist, ist ja sozusagen eine Risikoabwägung. Ne? Das heißt, was ich tue ist, ich schaue mir das Gesamtspektrum an Optionen an. Ja. Und du hast jetzt die... Ja, das ist aber ein guter Punkt. Man sollte es aber im Kopf behalten, dass du halt abwägst. Du sagst dann, ja, wir haben ja 80 Milliarden Tiere, denen wir absolutes Leid hinzufügen. Ja. Dafür, dass ich ein Fleischsteak bekomme anstelle eines vegetarischen, weiß ich nicht, rote Linsenburgers oder so, der ja auch super lecker schmeckt. Ja. Aber halt nicht das gleiche wie Fleisch. Und dafür, dass ich jetzt dieses Fleischsteak bekomme, was meiner Meinung nach noch leckerer ist, geht man dieses Risiko ein, in diese Tiere geboren zu werden, die absolutes Leid führen. Ja, genau. Würdest du das? Sehr, sehr viele Dinge. Also vermutlich wärst du dafür, dass schon mal als Baseline alle Menschen vegetarisch wären, richtig? Oder nicht? Wenn du dir das einfach so aussuchen könntest, mit dem Fingerchen. Nee, ich glaube nicht, weil es zum Beispiel ein paar Formen, also erstens, ich persönlich, also wie gesagt, ich habe ja gar nicht den Anspruch, dass Vegetarismus die objektiv richtige Option ist. Ja, aber dann findest du es wichtiger, dass man Fleisch essen kann, als dass die Tiere leidfrei leben können. Das kommt darauf an, worüber wir reden. Wie gesagt, Tierindustrie bin ich kein Freund von. Das ist viel von dem, was du gerade beschrieben hast. Du bist jetzt im Schleier des Nichtwissens. Ja, genau. Du kannst jetzt entscheiden darüber, wie die Gesellschaft aussehen wird. Genau. Also wahrscheinlich wäre die Konsequenz für mich, also wieder, das ist nicht, wie ich normalerweise darüber nachdenke, weil ich denke darüber nach, wie ich mein Leben führen möchte, so dass es angemessen ist und wie ich an der gesellschaftlichen Gestaltung mitwirken möchte, so dass es für mich angemessen ist. Ja, aber jetzt denken wir immer so. Ja, genau. Gerne. Also wenn ich den Finger schnipsen würde, dann wäre wahrscheinlich eine Welt rauskommen, bei der beispielsweise meinetwegen Jagd in gewissem Umfang wäre wahrscheinlich okay. So. Solche Formen vielleicht, einige Formen von Tierhaltung, so hoher, keine Ahnung, Demeter-Standard oder sonst was und vielleicht aufwärts, sowas würde für mich legal sein. In welchem Umfang das dann vorliegt, hängt ja von mit. Trotzdem Kuhvergewaltigung. Ja, in gewissem Umfang. Ja. Und eine frühzeitige Tötung der Tiere. Und ein Wegnehmen der Kälber von den Müttern. Ich weiß nicht genau, wie lange die Kälber bei Demeter, bei den Müttern bleiben. Ich weiß auch nicht genau, was die harten Kriterien sind. Das ist, aber ja, also irgendwann werden sie ja ewig. Ja, und das ist auf jeden Fall schmerzhaft. Ja, genau. Das heißt, also man muss nochmal bedenken, die Kühe sind wirklich sehr soziale Lebewesen. Das ist man kann das schon auch vergleichen zu einem sozialen Lebewesen. Oder das sind soziale Lebewesen, die wirklich an ihren Kindern hängen. Ja. Und diese Mütter trifft das zutiefst. Man kann richtig sehen, wie die leiden darunter, dass man ihnen eine Person wegnimmt, die ihnen so wichtig ist. Ja. Das heißt, was soll ich das sagen? Mein Problem ist, wenn ich diese Welt so erschaffen könnte, würde ich versuchen, eine Welt zu erschaffen, bei der bei allen Leuten das Kriterium erfüllt ist, das ich selber anlege. Das heißt, nicht alle Leute leben vegetarisch oder irgendwas, sondern alle Leute ernähren sich so, dass sie selber emotional mit den Vorbedingungen und den Konsequenzen klarkommen. Und das ist bis zu einem gewissen Grad Spekulation, was das für eine Welt wäre. Ich kann mir bei Massentierhaltung bei bestem Willen nicht vorstellen, dass es Leute gibt, bei denen das Kriterium erfüllt ist. Einfach nur, weil das sehr schrecklich ist, was da passiert. Das ist wirklich sehr schrecklich, so. Ja. Ich kann mir bei Jagd durchaus vorstellen, dass es Leute gibt, bei denen das erfüllt ist. Schon allein, weil Jagd eine sehr direkte Art und Weise ist, ein Tier zu töten. Das heißt, plausiblerweise sind die Leute, die das tun, emotional mit den Vorbedingungen und Konsequenzen ihres Handelns konfrontiert. So, in dem Moment, wo du ein Tier schießt, hast du das mitbekommen. So, ne? Also du kannst gar nicht die Augen davor verschließen. Ja. So, deswegen halte ich das bei Jagd zum Beispiel für plausibel, dass es Leute gibt, bei denen das erfüllt ist. Bei mir nicht. Ich hätte kein Bedürfnis. Ich würde nicht schießen. Aber wie stehst du jetzt zu Milchhaltung? Du hast gesagt, wenn Demeter... Genau, also ich würde wahrscheinlich Milchhaltung... Standard. Ja, das Problem ist... Dann wirst du halt auch irgendwann mal in so eine Kuh geboren werden, ne? Das musst du dir... Ja, genau, aber zu dem Punkt komme ich gerne auch noch gleich. Kleine, schöne Aspekt Existenz. Ja, genau, aber das ist ja eine Risikoabwägung, weißt du? Also, was du tust, ist, du erschaffst ja ein Gesamtentwurf der Welt und du machst eine Risikoabwägung, wie gut sind meine Chancen in bestimmten Bereichen und wie schlimm sind die Konsequenzen in anderen Bereichen. Das heißt, du kannst zum Beispiel, also Rawls hat das ja für politische Verträge und so weiter konzipiert, und das ist übrigens einer der Einwände gegen dieses Gedankenexperiment, dass Risikobereitschaft eine Variable ist, die schon vorher festgelegt werden muss. Was ich damit meine ist, du kannst eine kommunistische Gesellschaft meinetwegen schaffen, wo alle gleich viel haben, so, ja. Und das ist eine solide Baseline, so. Ja, du kannst aber auch eben, keine Ahnung, Turbokapitalismus machen, wo irgendwie, obwohl Kapitalismus würde nicht funktionieren, aber sagen wir, es gibt eine recht große wohlhabende Mittelschicht, es gibt viele Reiche, aber es gibt auch viele Arme. Und das kannst theoretisch... Es gibt nicht so viele Reiche. Du meinst jetzt rein... sehr viele Arme und nicht sehr viele Reiche. Ja, ich rede nicht von unserer jetzigen Welt. Ich kann auch über Kapitalismus reden. Ich rede von einer potenziellen... Also, wir sind ja bei Rawls, oder? Ich kann mir eine Gesellschaft ausdenken. Das heißt, ich kann mir... Meinetwegen nehmen die kommunistische Gesellschaft, wo alle genau gleich viel haben. Ist ja auch nicht wirklich Kommunismus, aber... Ja, ich dachte, du redest über Turbo-Kapitalismus. Ja, war doof formuliert, ich geb's dir. Aber denk dir diese Welt, wo alle gleich viel haben. Ja. Und jetzt nimmst du einfach den hier allen die Hälfte weg und packst es bei denen hier drauf. Ja. Dann hast du immer noch von Risikoabwägung jetzt die Chance, hier oben zu landen, also 50-50, ja. Und du hast die Chance, hier unten zu landen, für einen Erwartungswert statistisch kommt das Gleiche raus. Ja. Jetzt ist nur die Frage, ob du risikobereit bist, ob du darauf pokerst, dass du in der guten Hälfte landest oder nicht, oder ob du quasi die Baseline sicher haben möchtest. Und das ist streng genommen eine Eigenschaft, die schon vor diesem Schrei des Nichtwissens festgeschrieben werden sollte, weil das ist für Menschen unterschiedlich und kann halt unterschiedlich sein. Es gibt ja keine objektiv richtige Antwort, was von beiden der bessere Gamble ist. So, wenn du weißt. Aber es ist ein schwieriger Gamble, wenn du 80 Milliarden Tiere hast jedes Jahr. Ja, genau, aber jetzt bist du wieder bei Tieren. Also, dann ist es nicht so unwahrscheinlich, dass du in eins dieser Tiere geboren wirst. Ja, aber weil so viele Menschen gibt es da im Vergleich. Schon einige, aber wie viele Menschen haben wir auf der Welt? 8 Milliarden? Ja, ich weiß noch, mittlerweile 7, 8 Milliarden. Wenn jedes Jahr 80 Milliarden... Ja, genau. Und das wäre ja auch etwas, was... Nutztiere. Ja, aber das ist ja hoch unplausibel, dass das der Zustand der Welt wäre, wenn du mir die Erstellung überlässt, dass das nicht gut. Oder weil... Ja, eine Welt mit... Wenn ich ja Tiernüsse nicht gut finde, also weil da fällt schon ein Großteil dieser Tiere auf. Hast du gesagt, ja. Wenn du, ne? Also, hast recht. Deswegen würde das wahrscheinlich bei mir nicht los. Was ich noch sagen wollte... Also es wären dann aber trotzdem auch noch viele Tiere. Sicherlich, aber es gibt auch... also was ich noch dazu sagen würde, ein weiteres Problem... Denen es nicht so gut geht. Ja, aber es gibt auch viele Menschen, denen es gut. Ja, die können dann Milch trinken anstelle von Sojamilch, ja, genau. Oder Hafermilch. Die Frage ist, ob das wert ist, dafür so viel Leid in Kauf zu nehmen. Ja, genau. Aber ich würde halt den einzelnen Menschen diese Entscheidung überlassen wollen. Deswegen würde ich nicht für sie entscheiden. Nee, du überlässt mir die Erstellung der Welt. Da ist mir doch überlassen, wie viel Rücksicht ich auf die Meinung der anderen Leute nehme, oder? Also ich könnte ja auch sagen, ich errichte eine Diktatur, weil ich habe die Macht, aber Ich kann ja auch sagen, ich möchte nicht, dass die Welt eine Diktatur ist, und da schaffe ich halt keine. Jetzt gerade geht es nur um deine Meinung. Wie du findest, die Welt aufgebaut sein sollte. Ja, genau, aber ich finde, die Welt sollte so aufgebaut sein, dass die Ernährungsweise der Leute mit ihren emotionalen Konsequenzen ihres Handelns im Einklang ist. Deswegen würde es auch in eine Welt gehen mit industrieller Tierindustrie, wo Fleisch konsumiert wird. Ich habe gerade gesagt, ich halte es für sehr unplausibel, dass es Menschen gibt, bei denen das Kriterium dabei erfüllt ist. Ne? Weil wenn du mir einen Menschen, einen komplett Psychopathen zeigst, so vielleicht für den würde es keine Tierindustrie geben, weil das, die Zielgruppe ist nicht groß. Genau, das heißt, das ist sozusagen das Erste. Das zweite Problem ist natürlich, wenn du also bei der Anwendung von diesem Stall des Nichtwissens auf Menschen und Tiere in Kombination, ist, dass Kognition und die Vorbedingungen dabei natürlich eine große Rolle spielen. Also ich muss quasi als Mensch mir im Voraus darüber Gedanken machen, weil sonst könnte ich mir diese Gedanken gar nicht machen. So, also wenn du eine Kuh fragst zu diesem Szenario, würdest du dir keine Antwort geben, weil sie die Konzepte gar nicht fassen kann. Aber eine Kuh weiß schon genau, ob sie etwas will oder nicht. Das schon, ja, das auf jeden Fall. Aber sie hat quasi viel, was eine Kuh nicht will. Ja, würde ich. Vergewaltigung, das Wegnehmen ihrer Kinder, dass ihre Kinder ermordet werden, wenn sie männlich sind, dass ihre Kinder das gleiche Schicksal erfahren wie sie, wenn sie weiblich sind, die kurzzeitige Ermordung, das qualvolle Absaugen der Euter mit den Maschinen, die gedrillt sind, die meistmögliche Quantität an Milch rauszupumpen, wie es geht. Ja, bei einigen Dingen würde ich auf jeden Fall mitgehen, bei anderen bin ich mir nicht ganz sicher. Anmeldung haben wir dann in deiner Form ja nicht, weil du auf Demeter... Genau. Ich weiß gar nicht, ich muss mich mal mehr damit beschäftigen, was genau Demeter macht. Es kann auch sein, dass es auch da Lücken gibt, ne? Aber was halt den Freiraum betrifft, die werden ja trotzdem, was ich aufgezählt habe, trifft ja auch die Kühe auf. Ja. Sehr problematisch. Ja, das kommt dann halt wieder darauf an. Ja, hättest du Bock, das mal zu machen? So zu leben? Wie so eine Demeter-Kuh? Vermutlich nicht, aber das ist ich ja wieder... Auch, ja. Ja, aber jetzt sind wir ja wieder in dem Bereich... Weißt du, da hatten wir ganz am Anfang drüber geredet. Was ist sozusagen eine ideale Welt, die man sich vorstellt? Und was ist im praktischen Kontext akzeptabel? Du, durch dein Handeln sorgst du dafür, dass es den Kühen so geht. In gewissem Umfang. Du bist ja die Person, die das ansetzt. Ohne dich gäbe es das nicht. Also. Gehen wir mal davon aus, ja? Ja, ja. Ich bin Veganer. Ich verursache nicht dieses Leid. Ja. Ja. Und du schon. Und dann sollst du dich mit den Konsequenzen beschäftigen und überlegen, ob du damit einverstanden bist, dass dieses Leid durch dich entsteht. Ja. Und wenn du das okay findest, dass dieses Leid durch dich entsteht, dafür, dass du Milch trinken kannst, dann solltest du auch überlegen, wie das wäre, wie du dich in der Position dieser Kuh fühlen würdest. Ob du das wirklich wollen würdest, so zu leben. Ja, aber ist die Konsequenz daraus, das scheint mir wieder Konsequenz zu sein, dass das Einzige, was okay für ein komplett leidfreies Leben ist. Sehe ich das richtig? Weil also komplett leidfreies Leben möchte man erstmal hinbekommen, das ist gar nicht so leicht. Oder ein fast leidfreies Leben, ich weiß nicht, was die Konsequenz daraus ist. Also ich denke, wenn es nach mir geht, würde ich sagen, sollte man danach streben, das Leben leidfrei zu gestalten. Also da, wo es einfach ist, sollte man auf jeden Fall das Leid vermeiden. Für mich ist es schon mal einfach, vegan zu leben. Ich finde das überhaupt nicht schwer. Das war also das Einfachste, was ich hier getan habe, mit im Vergleich dazu das Gute, was dabei rauskam. Und darüber hinaus kann man dann weitergehen. Man kann dann sagen, ich kaufe mir Elektronik nur secondhand. Ich repariere da, wo ich reparieren kann. Ich reuse, ich recycle. Das sind alles Dinge, wo man das Leben verbessert und die Umstände, nicht nur das eigene Leben, sondern auch das Leben der Mitmenschen und Mittiere. Ja, aber das ist alles und wieder... Das ist nicht so schwer. Dann kann man halt, irgendwann findet man eine Grenze. Ja, aber keine Ahnung, ich würde ja gerne handgepflücktes Olivenöl nehmen, weil da werden keine Vogelnester eingesaugt bei den Maschinen. Ja. Das würde ich gerne machen, aber eine Flasche kostet 40 Euro, das kann ich mir nicht leisten. Und dann machst du irgendwo eine Linie, wo du sagst, bis dahin lebe ich ethisch und darüber hinaus... Kannst du dir das wirklich nicht leisten? Ich kann mir jetzt gerade Ich kann mir handgepflücktes Olivenöl leisten, wenn ich andere Dinge nicht konsumiere. Exakt. Und für mich ist also Folgendes. Also ich konsumiere auch nicht viel. Also ich habe nicht viel Geld im Mund. Ich weiß nicht, ob es mir. Also der Punkt, um den es mir geht, ist letztendlich. Ich weiß nicht, ob ich dann noch in der Mensa essen kann. Dann wäre mir die Mensa zu teuer. Vermutlich, ne? Es gibt trotzdem Möglichkeiten, Olivenöl, wenn wir schon beim Thema sind. Ja. Es muss nicht handgepflückt sein. Es ist schon mal besser, wenn das Olivenöl dann gepflückt wird, wo die Vögel nicht nisten. Ja, genau. Aber also, worauf ich mit dem Punkt hinaus wollte? Ah, das war nur ein Beispiel. Also irgendwo findet man dann einen Punkt, wo es dann schwierig ist, ethisch zu leben, wo die eigenen Bedürfnisse und Fähigkeiten und Möglichkeiten einfach eingeschränkt sind. In gewissem Umfang, ja, sicherlich. Aber ich denke, man sollte bis zu diesem Punkt arbeiten, dass man sich dieser Linie annähert und immer, wenn es möglich ist, wieder nochmal besser lebt. Es ist ja nicht schwer, das zu tun. Ja, aber es ist immer nach den Möglichkeiten, was einem möglich ist. Ja, genau. Aber deswegen, und für mich ist es absolut möglich, vegan zu leben. Worauf ich mit meiner Nachfrage hinaus wollte, war, es ist wahrscheinlich nicht nur Fähigkeit im Sinne von strengen, ist es möglich, sondern es ist auch bis zu einem gewissen Grad Wille. Ne? Irgendwann kommen Abstriche, die für einem selber nicht mehr angemessen erscheinen. Oder? Also, jetzt gerade. Also, deswegen habe ich gefragt, ob du es wirklich nicht leisten kannst. Man kann sich wahrscheinlich alles Mögliche noch aus der Rippe schneiden, eine gewisse Niere spenden oder sonst was. Aber es gibt halt irgendwo eine Grenze, wo man sagt, okay, das ist jetzt, also ich weiß nicht genau, wie man das formulieren würde, aber irgendwo sagt man, okay, die Abstriche hier, entweder, ich weiß nicht, ob du sagen würdest, die muss man nicht mehr machen, aber du würdest wahrscheinlich so etwas sagen wie, das, ja, keine Ahnung, die Abstriche mache ich jetzt gerade auf jeden Fall. Und das hier ist ein Trade, den ich nicht mehr eingehe. Mein einziger Punkt ist, ich würde behaupten, es gibt da eben keine objektiv richtige Linie, sondern es ist bis zu einem gewissen Grad, ich kann die Motivation komplett nachvollziehen und ich würde auch, habe ich auch ganz am Anfang gesagt, wenn du mir aufzählst, oh, das und das kann man machen und das ist doch niedrigschwellig und das und so weiter, wenn du das alles nur aufzählst, gebe ich dir fast immer recht. Wo ich aussteige, ist, wenn du sagst, das Ziel hat einen Anspruch darauf, dass ich all das tue, oder der Mensch oder sonst was, und ansonsten wird ein Recht verletzt. Das ist der Punkt, wo ich aussteige. Aber du verletzt ja die Rechte von Tieren. Das ist deine Voraussetzung. Und das ist genau die These, die ich nicht widersprechen würde. Da haben wir drüber gesprochen, oder? Haben nicht die Rechte auf ein qualfreies Leben. Im Sinne von einem Anspruch. Ja, also da haben wir doch drüber gesprochen. Haben Menschen das Recht auf ein qualfreies Leben? Streng genommen, sozusagen im Hinblick auf ein naturgegebenes Recht oder so etwas, nein. Aber wir schaffen uns diese Rechte in unserer Gesellschaft selber. Und sollten wir dann nicht auch die Rechte für Tiere schaffen, die... Was sind die Rechte? Also das ist jetzt konkrete Rechte, hören? Nee, was ich meine ist, bei manchen Rechten würde ich wahrscheinlich mitgehen und bei anderen würde ich nicht mitgehen. Recht auf freies Wi-Fi würde ich nicht mitgehen. Recht auf freies Wi-Fi? Wi-Fi, ja. Es ging mir einfach darum. Eine Kuh braucht kein Wi-Fi. Genau, braucht. Selbstverständlich. Ihre gesunde Ernährung. Ja. Braucht ihre sozialen Kontakte, also dass zum Beispiel nicht ihre Kälber weggenommen werden. Kühe produzieren ja Milch für ihre Kälber, dass diese Kälber auch ihre Milch bekommen. Ja. Genau, aber Leben bis zu einem natürlichen Tod oder. Ja, aber das ist genau der Disconnect, wo es unter Umständen, also was ist der, ne? Es kann verschiedene geben, aber wo es vielleicht hängt. Was du mir jetzt aufzählst, sind Sachen sozusagen von einem idealen Leben als sicher sein. Und das ist nicht die Art und Weise, wie ich über praktische Umsetzung und Ansprüche nachdenke, sondern was ich sage ist, wie gesagt, ich komme. Aus dem natürlichen Raum würde ich einfach sagen, es gibt keine Rechte, es gibt keine Ansprüche. So, dir kann alles passieren, wenn du in diese Welt hineingeworfen wirst. Das ist so. Ja. Und wenn du jetzt von da aus irgendwas aufbauen wollen würdest, sozusagen, es gibt nicht, hier wurde ein Anspruch verletzt, weil das Tier meinetwegen nicht eines natürlichen Todes gestorben ist. Sondern es ist immer der Fall, das Leben findet so statt, wie es stattfindet. Es gibt ein gewisses Maß an Leid da drin. Das ist durch bestimmte Vorbedingungen zustande gekommen. Man kann sich darüber Gedanken machen, ob man das weiterhin so strukturieren möchte, dass das zustande kommt oder nicht. Aber es ist nicht dieses automatische, hier wurden diese Rechte des Tieres verletzt, weil das einfach nicht glaube, dass diese Rechte. Aber man kann ja immer das Leben verbessern. Ja, das tut ja nicht weh, das Leben zu verbessern. Es wird ja nicht nur besser. Und bei allem. Und warum denkst du nur an dich selber und nicht an die Tiere? Du kannst ja auch an die Tiere denken, wenn du das Leben verbesserst. Ja. Warum machst du es dann nicht? Du beutest Tiere aus. Ja, in gewissem Umfang schon. Ja. Weil. Und das ist nicht schön. Ja, aber du setzt hier den Anspruch, also genau, aber das ist ja genau der Punkt. Du stellst sozusagen einen moralischen Anspruch, oder? Du sagst, das ist nicht okay, dass du auf diese Art und Weise deine Lebensentscheidung fällst, aber da gehe ich ja nicht mit. Na, es ist halt einfach nicht so schön, wie wenn du es nicht tun würdest. Das ist ja einfach, es geht um die Verbesserung des Lebens. Dass wir uns eine schöne Welt bauen. Ja, und dann, also, vielleicht würde ich da mitgehen. Also, das ist okay für mich. Also, wenn du sagst, es geht darum. Geh den Schritt und probier eine vegane Ernährung aus. Aber das ist immer der Unterschied zwischen Motivation und Anspruch. Ne? Also, wenn du mir sagst, ach, das und das ist doch ganz einfach und das, und dann geht es noch ein bisschen schöner, die Welt und so weiter, dann würde ich fast immer mitgehen, in einem gewissen Sinne. Dann geh doch mit, weil es ist einfach und das ist eine schöne Welt. Ja, genau. Aber wir fühlen ja gerade Grundsatzdiskussion darüber. Ne? Also, das heißt, wo ich nicht mitgehe, ist, wenn du sagst, hier werden Rechte verletzt, Tiere haben einen Anspruch auf Tiere und jenes, da würde ich halt aussteigen. Was das in den praktischen Konsequenzen bedeutet, ist was anderes. Das hängt auch davon ab, wie angenehm unser Leben ist, wie niedrigschwellig die Veränderungen sind, die wir durchführen können und so weiter. Und wo man. Also letztendlich muss ich dich fragen, wie sehr hängst du an der Milch? Weil die Alternativen sind nicht schlecht. Das wird auch immer günstiger. Genau, also ich trinke jetzt auch nicht jeden Tag 3 Liter Milch. Das ist jetzt für mich kein zentral. Also es ist wirklich nicht schwer, vegan zu leben. Es ist sau einfach. Und da würde ich vollkommen mitgehen. Also das Einzige. Und genau, aber halt so. Es ist einfach viel schöner für die Tiere. Also. Genau, und da, also ja. Bei allem, was du da jetzt gerade sagst, würde ich mitgehen. Nur halt, ich würde halt sagen, das heißt nicht, dass jetzt gerade etwas objektiv falsch läuft oder dass Rechte oder verletzt werden. Das ist der Punkt, wo ich aufstehe. Aber wenn es nur darum geht, auch dann ist die Welt ein bisschen schöner und so weiter, würde ich bei ganz viel, was du sagst, mit. Ich habe weiterhin ein Problem damit, dass du sagst, dass gewisse Rechte nicht existieren. Verstehe ich. Also wir können darüber ausgedehnt reden, aber das hat eine sehr große Sicherheit. Also ich verstehe, wo du herkommst. Du kommst halt von, was ist das? Der Naturzustand letztendlich. Ja. Aber wir sind uns ja eigentlich einig, dass das kein schöner Zustand ist. Ja. Und deswegen immer schön die Welt verbessern. Das tut uns gut. Ja. Und ich weiß nicht, ich würde so langsam auch aufhören wollen. Vollkommen laut. Und vielleicht können wir uns ja darauf verständigen, dass wir uns eine schöne Welt zusammenbauen können. Ich bin der Meinung, es ist nicht schwer, vegan zu leben und die Welt dadurch nochmal zu verschönern. Ja, kannst du dir ja mal durch den Kopf legen. Ja, hey. Lass einfach mal ausprobieren. Wir kommen im Januar oder jetzt schon. Einfach mal einen Monat vegan leben, wirst sehen, ist super lecker und keine Ahnung, bringt auch Spaß, Kleidung zu tragen, wo du weißt, da ist jetzt nichts für gestorben. Nö, das ist schon cool. Kann ich vollkommen nachvollziehen. So. Habe ich keine großen Widerstände gegen. Ja, okay. War schön mit dir zu diskutieren. Ja, ebenso. Danke fürs Zuhören. Wenn du jetzt selbst Lust bekommen hast, klick dich auf unserer Website zum Session-Kalender durch und komm selbst vorbei. Wenn du das Projekt unterstützen möchtest, schau dir gerne mal unsere Patreon-Seite an. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao.